Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Auch der letzte und älteste Mensch hat es inzwischen gemerkt. Es geht stramm. Es geht sehr stramm auf Weihnachten zu. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir heute den 26. Oktober. Das heißt... 27. Na, was haben wir denn heute noch? 27. Dankeschön. Wir haben heute den 27. Oktober und heute in zwei Monaten ist das Weihnachtsfest schon wieder vorbei. Nun werden, das haben wir jetzt alle gemerkt, auch wenn das jetzt nicht so hinhaut mit der Zeitumstellung, die Abende länger durch einen kleinen Trick, durch die Zeitumstellung. Morgens wird es früher hell. Man kann ja so alt werden, wie man will, man kapiert das immer noch nicht mit der Zeitumstellung. Da werden Illusionen geweckt, man könnte länger schlafen, aber das stimmt ja alles nicht. Wenn man so älter wird, dann denkt man immer mehr an die Vergangenheit. Geht euch das auch so? Ja, denke ich mir. Klar, ein Jugendlicher, so wie hier unsere Ruth, die kann noch nicht mitreden. Da hast du eine Antwort. Ja. Sie kann auch sagen, weißt du noch? Natürlich kann sie auch mitreden. Aber wenn man uns beide dann so vergleicht mit einer 80- oder mit einer 100-Jährigen, dann sind wir noch richtig jung. Ich ertappe mich immer wieder dabei, je älter ich werde, umso mehr vergleiche ich die Zeit von damals mit der heutigen Zeit. Und da komme ich schnell zu einem Ergebnis. Das ist eindeutig. Früher war alles viel besser. Der Sprit war viel billiger, auch wenn ich damals noch kein Auto hatte. Früher war alles besser, bevor die Aktien Achterbahn gefahren sind. Bevor Eltern ihre Kinder um Hilfe bitten mussten, wenn sie was am Computer machen wollten. Bevor das Fernsehen und das Internet zunehmend alte Werte entwertet und neue egoistische Verhaltensnormen aufgestellt hat. Bevor der Sonntag mehr und mehr zum Alltag wurde, bevor man vom Klima nur noch in Verbindung mit dem Wort Katastrophe sprach. Früher war alles besser. Auch die Preise waren besser. Ich gebe ja zu, ich habe schon vor ungefähr 4 Wochen meinen ersten Christstollen gekauft. Das muss ich immer machen. 2,79 € habe ich dafür bezahlt. Im letzten Jahr war er noch bei 2,39 €. Das habe ich mir gemerkt. Und im vorletzten Jahr 1,79 €. Es wird alles teurer. Früher war alles besser. Ich habe da ein sehr interessantes Zitat gefunden. Da schreibt jemand, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer. Stimmt das? Ja, ist schon was dran. Das Zitat hat nur einen kleinen Haken. Das ist nicht von heute, sondern, jetzt achtet mal drauf, 2.500 Jahre alt. 2.500 Jahre alt. Und wer hat das gesprochen? Der alte Sokrates. Und der lebte von 470 bis 399 vor Christus. Und der hat schon so was gesagt über die Jugend. Dann stimmt das wohl doch nicht so ganz, dass früher alles besser war. Ist es einfach nur das Gejammere? Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die bei Licht betrachtet es so überhaupt nicht gab? Sehnsucht nach der eigenen Jugend? Früher waren wir alle jünger. Ja, das stimmt. Aber ob es früher besser war? Ich denke an einen Mann, der früher mal eine gut gehende Firma hatte, ein großes Haus und mehrere Autos. Dann ging die Firma kaputt, das Haus musste verkauft werden, die Autos auch, es folgte Hartz IV und eine Sozialwohnung. Schließlich ging dann noch die Ehe kaputt, weil seine Frau mit der neuen Situation nicht klarkam. Wenn der Mann sagt, früher war alles besser, dann kann ich das nicht als Gejammerer abtun. Oder wenn eine Frau klagt, früher, als mein Mann noch lebte. Oder wenn ein altgewordenes Ehepaar sagt, früher, als wir noch nicht den Streit mit den Kindern hatten. Wie also nun? War früher alles besser oder doch nicht? Ich möchte heute an einer solchen Frage mit der Bibel herangehen. Und ich will versuchen, von der Bibel her eine Antwort zu geben. Drei biblische Geschichten möchte ich mit euch kurz bedenken. Früher war alles besser. Doppelpunkt, die Fleischtöpfe Ägyptens. Lange Zeit musste das Volk Israel in Ägypten Sklavendienste verrichten. Dann endlich kam die wunderbare Befreiung, bei der der Gott Israels sich als mächtig erwies. Mit Mose ging es in die Freiheit. Der Durchzug durchs Schilfmeer, die Wolken und die Feuersäule. Endlich frei, endlich eine Zukunft. Anderthalb Monate später erreichte das Volk Israel die Wüste Sin. Und wie das in der Wüste so ist, die Nahrung wird knapp. Und vor allen Dingen das Wasser auch. Die Stimmung kippt und sinkt. Sie sinkt bis auf den Nullpunkt. Protest wird laut. Hätte Gott uns doch getötet, als wir in Ägypten waren. Da saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Sollen wir jetzt hier in der Wüste verhungern? Merkt ihr? Früher war alles besser. Nun kann man lange darüber nachdenken, ob es für die Sklaven in Ägypten wirklich Fleisch gab. Wohl kaum. Und warum die auf einmal die Vergangenheit so verklärten, das kann man ja heute auch beobachten. Ich denke zum Beispiel an die Sehnsucht vieler Ostdeutscher nach ihrer alten DDR mit Stasi-Überwachung, aber dafür keine Reisefreiheit. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir über die Vergangenheit diskutieren. Es gibt nämlich offensichtlich Probleme in der Gegenwart, wenn man die Vergangenheit so verherrlicht. Weil da viele Probleme sind in der Gegenwart, die es früher nicht gab, sieht die Vergangenheit plötzlich ganz rosig aus. Früher in Ägypten gab es wenigstens was zu essen, auch wenn wir Sklaven waren. Früher in der DDR gab es wenigstens sichere Arbeitsplätze, auch wenn man nicht reisen durfte. Früher in der Firma gab es wenigstens was zu tun für mich, auch wenn das natürlich mit jeder Menge Stress verbunden war. Früher in der Ehe gab es den Mann, mit dem ich reden konnte, auch wenn wir manchmal so unsere Probleme miteinander hatten. Und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es all das nicht mehr. Nichts mehr zu essen, keinen sicheren Arbeitsplatz, nichts zu tun und keinen Gesprächspartner. Die persönliche Geschichte ist weitergegangen. Es gab einen Bruch mit dieser Geschichte und irgendwie ist man dann nicht nachgekommen. Das Herz ist nicht nachgekommen und die Seele konnte nicht so schnell. Da haben Menschen mit der eigenen Entwicklung nicht Schritt gehalten. Und das bereitet ihnen jetzt Probleme, bringt Sorgen, die es früher nicht gab. Und dann kommt ganz schnell der resignierende Gedanke, ach, früher war doch alles viel besser. Ich weiß ja nicht, ob es in eurem Leben nicht auch solche Sorgen gibt. Und wenn, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, diese Sorgen mit Gott in Verbindung zu bringen? Sagt ihm das doch einfach, was euch quält und Sorge bereitet. Gott jedenfalls hat euch mit euren Sorgen und Problemen schon längst im Auge. Das zeigt sich auch in der Wüstengeschichte. Gott hat ein Rettungspaket für seine Leute parat. Brot und Fleisch in Hülle und Fülle. Ab sofort stehen Wachteln und Manna auf dem Speiseplan. Gottes Lösung ist schon längst da, auch wenn wir sie nicht sehen. Freilich nicht so, dass seine Leute ein für alle Mal ausgesorgt hätten, sondern Tag für Tag nur so viel, dass es eben für diesen Tag reicht. Und wer schlau war und meinte, für den nächsten Tag mitsammeln zu müssen, der hat dann gemerkt, dass es am anderen Tag verfault war, das Essen. Tag für Tag, das ist genug. Das ist genug für 40 lange Jahre in der Wüste. Jeden Tag das, was ich brauche, das reicht. Auch für ein Leben voller Sorge und Probleme. Das ist das Erste. Wenn es bei dir diesen Gedanken gibt, dass früher alles besser war, wenn du diese Sorge hast, die du früher nicht kanntest, dann bring sie einfach vor Gott. Sag sie ihm einfach und lasse dich überraschen, Tag für Tag, was er für dich bereithält. Früher war alles besser. Ein altes Buch wird neu entdeckt. Jetzt machen wir einen Zeitsprung von der Ausreise Israels 600 Jahre später. Israel ist inzwischen ein Königreich. Die verschiedenen Könige waren stolz auf ihre Macht. Dass sie alles Gott verdankten, das hatten sie vergessen. Allmählich verfielen die Sitten. Überall waren Götzenbilder aufgestellt, sogar im Tempel in Jerusalem. Jeder kann glauben, was er will. Da wird Josia neuer König. Und er gibt nach einigen Regierungsjahren den Auftrag, den Tempel, an dem lange nichts mehr gemacht wurde, zu renovieren. Bei den Renovierungsarbeiten wird ein altes Buch gefunden. Es war das Gesetz Gottes, also die 5 Bücher Mose. Die werden Josia nun vorgelesen. Und der begreift schlagartig, früher war, naja, nicht alles, aber doch vieles besser. Vieles ist faul geworden im Staate Israel, weil der Wille Gottes in Vergessenheit geraten ist. Götzenbilder im Tempel, das geht nicht. Und so kommt es zu einer umfassenden Reform. Zurück zu den alten Werten, zurück zum lebendigen Gott. Zurück zu einem Leben nach seinem Willen. Die Götzenbilder werden entfernt, die alten Ordnungen wieder eingeführt. Das Passafest wird wieder gefeiert. Josia schließt aufs Neue einen Bund mit dem Gott Israels. Vielleicht war das auch bei euch früher nicht alles, aber doch vieles besser, weil Gott in eurem Leben das Sagen hatte. Vielleicht habt ihr euch möglicherweise schleichend oder ganz unmerklich von ihm entfernt. Das passiert jedem Menschen. In Psalm 103 heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bei eurer Konfirmation habt ihr vielleicht ehrlich beschlossen, mit Gott zu leben. Viele Menschen haben auch besondere Erfahrungen gemacht, wo sie genau wussten, eben hat mir Gott geholfen. Wo sie genau wussten, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wo Gott in Vergessenheit gerät, entwickelt sich manches zum Argen. Im persönlichen Leben, aber auch in der kompletten Gesellschaft. Muss nicht unsere Gesellschaft wieder neu zu dem lebendigen Gott finden? Nicht nur zu christlichen Werten, von denen die Politiker immer reden? Christliche Werte ohne Christus sind hohl und untauglich. Schauen wir uns doch einmal an, was derzeit so läuft in Deutschland und vor allen Dingen in Amerika. Die Amis schnüffeln überall rum, es gibt kein Geheimnis mehr. Vielleicht hört der Obama irgendwann auch mal meine Predigt. Hoffentlich. Wir müssen zu Gott zurück. Und ein Anfang ist, wenn wir wieder das alte Buch vornehmen, die Bibel. Wenn man da reinschaut, wenn man nachforscht, was denn nun Gottes guter Wille für mein Leben ist. Die Bibel als Liebesbrief Gottes an uns. als Gebrauchsanweisung für unser Leben, für den Umgang mit anderen Menschen. Das ist das Zweite. So manches war früher deshalb besser, weil Gott stärker mit einbezogen war. Wenn das auch bei euch der Fall ist, dann lasst uns doch alle wieder umkehren, zurück zu Gott. Und da können wir mithelfen, dass unser Land wieder neu zu Christus findet. Sicherlich können wir das nicht umkrempeln, aber vielleicht schon anfangen bei unserem Nachbarn, bei dem Klima. Das ist ja hier ein sehr, sehr gutes Klima, aber es kann immer noch besser werden. Und wenn Menschen mit Gott reden, dann wird es immer noch besser, immer noch besser. Früher war alles besser. Gott macht alles wieder gut. Da denke ich jetzt nicht an eine einzelne biblische Geschichte, sondern im Grunde an die ganze Bibel. Früher war alles besser. Das konnte ja schon ganz früh Adam zu seiner Eva sagen, als sie beide aus dem Paradies vertrieben wurden und als sie zum ersten Mal mühevoll den Acker bearbeiten mussten. Eva, mein Schatz, sagte da Adam, früher war alles viel besser, weißt du noch? Das konnte allerdings auch der lebendige Gott sagen oder denken. Am Ende des Schöpfungsberichtes heißt es, es war sehr gut. Es war alles nicht nur besser, es war alles sehr gut. Es war alles perfekt. Die ganze Schöpfung war sehr gut. Und das Verhältnis Gottes mit den Menschen war auch sehr gut. Gott hatte die Menschen erschaffen als Gesprächspartner, als sein Gegenüber, als die, mit der er leben wollte. Und das war auf einmal verloren durch den Sündenfall, weil die Menschen ohne Gott klarkommen wollten. Sünde nennt die Bibel das. Dadurch ging vieles, dadurch ging alles verloren. Bis heute leben wir in dieser gottlosen Welt, in einer Welt, die sich von Gott losgesagt hat. Bis heute gilt das im Blick auf diesen paradiesischen Anfang ohne Wenn und Aber. Früher war alles besser, weil damals alles sehr gut war. Und darunter leiden nicht nur wir Menschen, sondern auch Gott, weil wir Menschen ihm verloren gegangen sind. Gott will aber nicht, dass ein einzelner Mensch, dass ein einziger Mensch verloren geht. Gott sehnt sich nach dem Zusammensein mit uns Menschen. Gott hat eine riesige Sehnsucht nach einem jeden Einzelnen von uns. Gott liebt uns, so wie wir sind. Nicht wie wir es werden sollen, so wie wir sind. Er möchte mit uns zusammenleben. Aber da ist unsere Gottlosigkeit, unsere Selbstherrlichkeit, unsere Schuld, über die Gott nicht einfach hinwegsehen kann. Und deshalb, und nur deshalb schickt er uns seinen Sohn Jesus Christus. Der tritt an unsere Stelle, nimmt unsere Sünde auf sich und bezahlt unsere Schuld mit seinem Leben. Billiger ging es nicht. Am Kreuz von Golgatha, da stirbt Jesus Christus stellvertretend für uns, für dich und für mich. Wozu? Damit wir wieder freien Zugang haben zu Gott. Damit wir zu ihm kommen können. Damit wir mit ihm leben können in Zeit und Ewigkeit. Vor und nach dem Tod. In diesem Leben und darüber hinaus. Die Ewigkeit ist ziemlich lang, besonders am Ende. Sie ist ewig. Gott findet sich nicht damit ab, dass es früher einmal besser war. Er findet sich nicht damit ab, dass wir uns von ihm losgesagt haben, sondern er will wieder alles gut machen. Und das geschieht nur durch Jesus Christus. Deshalb dürfen wir uns heute an diesem wunderschönen Tag neu beschenken lassen. Wir dürfen unsere ganze persönliche Schuld, unsere Not, unsere Sorgen und die Klagen bei Jesus abgeben. Dann dürfen wir erleben, dass wir frei werden, dass er uns frei davon macht. Wir dürfen erfahren, dass Jesus auch im hohen Alter unser Leben neu macht. Egal, ob früher alles besser war. Egal, wie gut oder wie schlecht die Vergangenheit war. Ich bin mir sicher, das Beste kommt noch, weil die Zukunft mit Gott immer nur gut, immer nur herrlich sein kann. Amen. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns nicht verlässt, dass du es schon immer gut mit uns gemeint hast und nur das Allerbeste für uns willst. Ja, Herr, du kennst uns und weißt, wie gern wir eigene Wege gehen. Und doch bist du immer wieder für uns da, dass wir zu dir kommen und deine Hand greifen können und uns von dir führen und leiten lassen. Ja, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass das Allerbeste noch auf uns wartet. Ja, dass die Ewigkeit auf uns wartet, wenn wir schon jetzt Ja zu dir sagen. Habe Dank dafür, dass wir ganz auf dich vertrauen dürfen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein. So kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen Ihnen allen.